in unserer Serie heute Abend. From Nehemiah. Von Nehemiah. So please turn to Nehemiah with me. Blättert also zu Nehemiah mit mir. Chapter 2. Kapitel 2. And I'd like you to try to find the book of Ezekiel. Und ich bitte findet das Buch Ezekiel. After the Psalms. Nach dem Psalmen. After Isaiah. Nach Jesaja. After Jeremiah. Nach Jeremia. Comes Ezekiel. Kommt Ezekiel. For those who might be new. Für die Neuen unter uns. Okay, we're going to turn to Ezekiel 22 and read a verse. Wir gehen zu Ezekiel 22 und werden einen Vers lesen. But before I do, I just want to bring our guests up to date on what we're talking about here. Vorher möchte ich unsere Gäste, unsere Besucher noch informieren darüber, was wir hier machen. I just lost Nehemiah. Jetzt habe ich Nehemiah verloren. Okay. We're talking about Nehemiah rebuilding the walls of Jerusalem. Wir sprechen darüber, dass Nehemiah die Mauern Jerusalems wieder aufbaut. And restoring the testimony of the Lord. Und das, damit das Zeugnis des Herrn wieder aufbaut. That the walls spoke more than just of protection. Und dass diese Mauern mehr für mehr standen als nur Schutz. Speaks of the testimony of God. Sondern vom über das Zeugnis Gottes sprechen sie. Visibility. Es geht um Präsenz. The walls of the new Jerusalem that's coming down from heaven. Die Mauern des neuen Jerusalems, was vom Himmel runterkommt. Revelation 21, it comes down as a bride. Offenbarung 21, sie kommt herunter wie eine Braut. The new Jerusalem is huge. Das neue Jerusalem ist riesig. It's the size of Germany, Poland, Czechoslovakia, Austria all together. This is one city. So groß, diese eine Stadt ist so groß wie Deutschland, Polen, Österreich und Tschechoslowakei. It's all one city. Das ist nur eine Stadt. And it's as high und as sie ist it so is hoch wide. Wie breit. It's like a big shopping mall, you das know? Ist wie eine riesen, ein Einkaufszentrum. And God is preparing the city. Und Gott bereitet diese Stadt vor. And the city has walls. Und diese Stadt hat auch Mauern. And walls of what was the word we used? Visibility. Mauern, yeah. Die eine Präsenz darstellen. Yeah, intimacy. Oder eine Nähe. So last week we talked about how Nehemiah spoke of revering the name of the Lord. Letzte Woche sprachen wir davon, wie Nehemiah den Namen Gottes ehrte. And we went through the book of John. Und wir gingen durch das Johannesevangelium. And how the name of the Lord speaks of the true nature of God. Da haben wir gesehen, dass der Name Gottes von seinem wahren Wesen And today we're going to speak a little bit about what God did in the heart of Nehemiah. Und heute sprechen wir ein bisschen davon, was Gott im Herzen des Nehemia getan hat. And how God wants to work in our hearts. Und wie Gott auch in unseren Herzen wirken möchte. Regarding restoring the testimony. In Bezug darauf, das Zeugnis wieder aufzubauen. Now I want you to look at Ezekiel 22, verse 29. Schaut bitte mit mir auf Ezekiel 22, Vers 29. But specifically on verse 30. Besonders dann Vers 30. 29. Jetzt 29. The people of the land have practiced oppression. Das Volk des Landes verübt Erpressung. And committed robbery. Und begeht Raub. And they have wronged the poor. Und den Elenden und Armen unterdrücken sie. And the needy and have oppressed the sojourner without justice. Und am Fremden handeln sie gegen jedes Recht. I searched for a man among them who would build up the wall. Und ich suchte einen Mann unter ihnen, der die Mauer zumauern. And stand in the gap before me for the land. Und vor mir für das Land in den Riss treten könnte. So that I would not destroy it. Damit ich es nicht verheeren müsste. But I found no one. Aber ich fand keinen. There was no one who would stand before the Lord for the land. Es gab niemanden, der vor dem Herrn für das Land eintreten wollte. God is looking for a man. Gott hält Ausschau nach einem Mann. Now I want you to turn to Ephesians chapter 2. Blättert mit mir zu Epheser Kapitel 2. And before we turn to Nehemiah, I want to discuss the man that God is looking for. Bevor wir zu Nehemiah gehen, möchte ich über den Mann sprechen, nach dem Gott sucht. Ephesians chapter 2, starting with verse 14. Epheser 2, Vers 14. Speaking of Christ, Da ist die Rede von Christus. For he himself is our peace. Denn ist unser Friede. Who made both groups into one. Hat aus beiden eins gemacht. Speaking of the Jews and the Gentiles. Da ist die Rede von den Juden und den Heiden. And broke down the barrier of the dividing wall. Und die Zwischenwand der Umzäunung. So there's a wall that's between people. Die Feindschaft in seinem Fleisch abgebrochen hat. Es gibt also eine Mauer zwischen Menschen. We're bringing these walls down. Diese Mauern reißen wir nieder. And we're building up the walls of the testimony of God's people. Die Mauern des Zeugnisses der Menschen Gottes bauen wir aber auf. Now watch verse 15. Schaut auf Vers 15. By abolishing in his flesh the enmity. Hat das Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt. Which is the law of commandments contained in ordinances. So that in himself he might make the two into one new man. Die zwei friedenstiftend in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen. So what it says in your Bible? One new man, right? Yeah, into one new man. Zu einem neuen Menschen. And God has broken the walls down between us. Und Gott hat die Mauern zwischen uns zerbrochen. We are some 25 different Christian backgrounds here. Wir sind ungefähr kommen aus 25 verschiedenen christlichen Hintergründen hier. And we are meeting together. Und wir treffen uns hier zusammen. We are more than 25 different nationalities. Unter uns gibt es mehr als 25 verschiedene Nationalitäten. And we are meeting together. Und wir treffen uns zusammen. The walls between us have come down. Die Mauern zwischen uns sind hinabgestürzt. And God has made us into one new man. Und Gott hat aus uns einen neuen Menschen gemacht. And as one person, und als eine Person, as the body of Christ, als der Leib Christi, we together can stand in the gap for this land. Können wir gemeinsam im Riss stehen für dieses Land. Now turn to Nehemiah chapter 2. Jetzt geht mit mir zu Nehemiah Kapitel 2. Now this undertaking that Nehemiah was doing, diese Unternehmung des Nehemias, or this project that he was undertaking, oder dieses Projekt, was angenommen hatte, is one of the great events of the Old Testament. Ist eines der großen Ereignisse im Alten Testament. This took courage. Da hat viel Mut gebraucht. This was no easy thing. Das war nichts Einfaches. And let's pick it up in chapter 2. Kapitel 2. And it says this in verse 1. It came about in the month Nisan, in the 12th year of King Artaxerxes, that wine was before him. Vers 1. Und es geschah im Monat Nisan, im 20. Jahr des Königs Artaxerxes, als Wein vor ihm stand. Now remember, Nehemiah was the cupbearer to the king. Erinnert euch dran, der Nehemiah war der Mundschenk des Königs. God placed him there. Gott hat ihn dort hingestellt. God has also placed each one of us in a strategic place. Gott hat auch von uns jeden einzelnen an einen bestimmten strategischen Punkt gestellt. And it says, and I took up the wine and gave it to the king. Da nahm ich den Wein und gab ihm dem König. Now I had not been sad in his presence. Ich war aber nie traurig vor ihm gewesen. It was a criminal offense for a cupbearer to be sad in the presence of the king. Es war nämlich ein großes Vergehen, wenn der Mundschenk vor dem König in seiner Gegenwart traurig war. He could lose his head. Hätte dafür seinen Kopf verlieren können. Verse 2, so the king said to me. Vers 2, der König sagte zu mir. Why is your face sad? Warum sieht dein Gesicht so traurig though aus? You are not sick. Du bist doch nicht etwa krank? This is nothing but sadness of heart. Nein, das ist es nicht, sondern ein trauriges Herz. A criminal offense. Ein schlimmes Vergehen. Then I was very much afraid. Da bekam ich einen furchtbaren Schrecken. And I said to the king, und ich sagte zum König, let the king live forever. Der König lebe ewig. Why should my face not be sad? Warum sollte mein Gesicht nicht traurig sein? When the city, the place of my father's tombs, wo doch die Stadt, die Begräbnisstätte meiner Väter, lies desolate, verödet daliegt, and its gates have been consumed with fire, und ihre Tore vom Feuer verzehrt sind. Why should we not be sad? Warum sollen wir nicht traurig sein? When Europe was the home of all the great missionaries. Wo Europa doch das Zuhause der großen Missionare war. Martin Luther, John Huss, Johannes Huss, Hudson Taylor, John Calvin, Johannes Calvin, and hundreds and hundreds and thousands of others. Und hunderte und tausende anderer. And yet today the testimony is so, it's like a little candle burning. Und doch ist heute das Zeugnis nur mehr eine kleine brennende Kerze. When at one time in history it was burning so brightly. Wo sie zu einem gewissen Zeitpunkt in der Geschichte so hell schien. And Europe was sending missionaries into all the world. Und Europa schickte Missionare aus in die ganze Welt. And now we live in a post-Christian culture. Jetzt leben wir in einer postchristlichen Kultur. And this should sadden our hearts. Und das sollte unsere Herzen traurig machen. Before the king. Vor dem König. Verse 4. Vers 4. Then the king said to me. Und der König sagte zu mir. What would you request? Um was also bittest du? So I prayed to the God of heaven. Da betete ich zu dem Gott des Himmels. You got a picture, the king is sitting there. Stellt euch das vor, der König sitzt da. The queen is next to him. Die Königin neben ihm. And he's serving the king wine. Und er schenkt dem König Wein ein. But he's got to take a sip before so that there's no poison in it. Er muss aber vorkosten, damit kein Gift drin ist. And then the king says to him, "What do you want?" Dann sagt der König zu ihm, was willst du? And he had been fasting and praying for 4 months. 4 Monate hatte Nehemia betet und gefastet. And here he is looking eye to eye with the king. Da ist er nun und schaut dem König direkt in die Augen. And then he prays in that moment. Und in dem Moment betet er. Looking at the king, he just prays, "Oh dear God, help me." Während er den König anschaut, betet er, "Oh lieber Gott, hilf mir." What shall I ask for? Worum soll ich bitten? Give me wisdom now. Gib mir jetzt Weisheit. And this is what he said. Und er sagte Folgendes. I said to the king. Ich sagte zum König, if it please the king and if your servant has found favor before you, wenn es dem König gefällt und wenn dein Knecht wohlgefällig vor dir ist, send me to Vienna. So wollest du mich nach Wien senden. Send me to St. Pölten. Sende mich nach St. Pölten. Send me to Linz. Sende mich nach Linz. Send me to Graz. Sende mich nach Graz. Send me to Salzburg. Sende mich nach Salzburg. To Karlsplatz. Auf den Karlsplatz. To the prisons. In die Gefängnisse. To the Pflegeheim. In die Pflegeheime. That's the nursing homes for those in English. Send me to the nursing homes. Sende mich zu den Altenheimen. Lord, here am I. Send me. Herr, hier bin ich. Sende mich. I said to the king, if it please the king. Verse 5. Ich sagte in Vers 5, wenn es dem König gefällt. And if your servant has found favor before you. Und wenn dein Knecht wohlgefällig vor dir ist. Send me to Judah. So wollest du mich nach Juda senden. To the city of my father's tombs. Zu der Stadt der Gräber meiner Väter. That I may rebuild it. Damit ich sie wieder aufbaue. What a prayer. Was für ein Gebet. Was für eine Bitte. Verse 6. Vers 6. Then the king said to me. Da sagte der König zu mir. The queen sitting beside him. Und die König saß neben ihm. Königin. How long will your journey be? Wie lange wird deine Reise dauern? And when will you return? Und wann wirst du zurückkehren? So it pleased the king to send me. Und es war wohlgefällig vor dem König. And I gave him a definite time. So dass er mich sandte und ich gab ihm eine Zeit an. In verse 7 I said to the king. Vers 7 ich sagte zum König. If it pleased the king, let letters be given from me. For the governors. Wenn es dem König gefällt, dann gebe man mir Briefe an die Statthalter. At the end of verse 8. Ende von Vers 8. And the king granted them to me. Und der König gewährte es mir. Because the good hand of my God was on me. Weil die gute Hand meines Gottes über mir war. Proverbs 1:9. Sprüche 1:9. Says the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Da steht, die Furcht des Herrn ist der ist aller Weisheit Anfang. And we could say that to fear the Lord. Und wir können Folgendes sagen, wenn wir den Herrn fürchten, is synonymous oder ehren, with reverencing his name. Ist das das Gleiche? Bedeutet das, dass wir seinen Namen, that is reverencing his true nature, ehren? Und das bedeutet, dass wir sein wahres Wesen ehren. Brings us back to last week's message. Und da kommen wir zurück zur Botschaft der letzten Woche. What is the work of God? Was ist das Werk Gottes? Why have we been unfaithful in Europe? Warum sind wir untreu geworden in What Europa? Happened? Was ist passiert? Why are we post-Christian now? Warum sind wir jetzt im Post-Christen? Very simple. Ganz einfach. We have been unfaithful. Wir waren untreu to believing in the true nature of Jesus Christ. Dem gegenüber, dass wir nicht an die wahre Natur Jesu Christi geglaubt haben. It wasn't that we were good people and then we became bad people. Das bedeutet nicht, dass wir gute Leute waren und jetzt sind wir dann schlecht geworden. It was that we once believed, sondern wir haben einst geglaubt. And we stopped believing. Und haben aufgehört zu glauben. Or we started believing in ourselves. Oder haben an uns selbst geglaubt. And our religious ability. Und an unsere religiöse Fähigkeit. Which happened to the church of Ephesus in Revelation chapter 2. Das ist der Gemeinde in Ephesus passiert in Offenbarung Kapitel 2. And it was hardly a generation. Und das hat nicht einmal eine Generation gedauert. The church of Ephesus, founded by the Apostle Paul. Die Gemeinde von Ephesus, die der Apostel Paulus gegründet hatte. Somewhere around the year 50. Irgendwo im Jahre 50. Somewhere in there. Ungefähr. And John is writing around the year 90. Johannes schreibt ungefähr im Jahre 90. It's like not even 50 years later. Das sind nicht einmal 50 Jahre später. And he's saying, you have lost your first love. Und er sagt, ihr habt eure erste Liebe verlassen. You have stopped believing in the nature of God. Ihr habt aufgehört, an das Wesen Gottes zu glauben. His love for us. An unsere Liebe für uns. He says, repent of this. Er sagt, kehrt davon um. Oh yes, I know your works. Ah ja, ich kenne eure Werke. I know that all you're doing. Ich weiß über alles, was ihr tut. That's to be commended. Das dafür kann man euch loben. At least outwardly. Jedenfalls äußerlich. But inwardly you've lost your first love. Aber innerlich habt ihr eure erste Liebe verlassen. And if you don't repent, I will remove your lampstand. Und wenn ihr nicht umkehrt, werde ich euren Leuchter entfernen. Now we're talking about the Reformation that came in. Also wir sprechen von der Reformation, die kam. With all these great reformers. Mit diesen ganz vielen tollen Reformern. And all the people who gave their lives. Und über all die Menschen, die ihr Leben dafür gelassen for haben. For sola scriptura. Für sola scriptura. For sola fide. Für sola fide. And for grace alone. Und für nur die Gnade. They gave their lives for it. Dafür haben sie ihr Leben gelassen. And at some point, und an irgendeinem Zeitpunkt, we looked away from Christ and to ourselves. Haben wir weggeschaut von Christus und auf uns geblickt. And we became unfaithful to the covenant. Und dadurch sind wir untreu geworden gegenüber dem Bündnis. John 6:29. Johannes 6:29. What is the work of God? Was ist das Werk Gottes? To believe. Zu glauben. To believe. Glauben. And then works is added. Und dann werden die Werke dazugefügt. As a fruit. Als Frucht. Now let's continue with this. Fahren wir fort mit dem. God's, he said, the hand of my God was upon me. Er sagte, die gute Hand meines Gottes war über mir. And we could say that God's hand will be upon us. Und wir können sagen, dass die gute Hand Gottes über uns sein wird. To the same degree that we reverence his true nature. Im gleichen Ausmaß, in dem wir sein wahres Wesen ehren. Why would God's hand of blessing be upon someone? Warum sollte die gute Hand und segnende Hand Gottes auf jemandem sein? Who disregards God? Der Gott missachtet. Why do you call me Lord, Lord, and do not the things that I say? Warum nennst du mich Herr, Herr, und tust aber nicht die Dinge, die ich sage? Now look at verse 9. Schaut euch Vers 9 an. Then I came to the governors of the province beyond the river. Und ich kam zu den Statthaltern jenseits des Stromes. And gave them the king's letters. Und gab ihnen die Briefe des Königs. Now the king had sent with me officers of the army and horsemen. Der König aber hatte Heeresoberste und Reiter mit mir mitgesandt. Look at verse 10. Vers 10. When Sanballat the Horonite and Tobiah the Ammonite official heard about it, und als Sanballat der Horoniter und Tobiah der ammonitische Knecht davon hörten, it was very displeasing to them, bereitete es ihnen großen Verdruss, that someone, dass ein Mann, had come to seek the welfare of the sons of Israel. Gekommen war, um das Wohl der Söhne Israels zu suchen. Can you believe it? Kannst du das glauben? Tobiah. Unglaublich, Tobiah. Do you know what I heard? Hast du auch gehört, was ich gehört habe? What did you hear, Sanballat? Was hast du gehört, Sanballat? Some guy, Nehemiah, irgend so ein Mann, Nehemiah, has come to help the sons of Israel. Ist gekommen, um den Söhnen Israels zu helfen. I don't know what he's going to do. Ich weiß nicht, was er tun wird. But he seeks their welfare. Aber er sucht ihr Wohl. And that gets me really mad. Und das macht mich wirklich wütend. I'm so angry. Jetzt bin ich wirklich wütend. This is a picture of Satan. Das spricht von Satan. If Satan is not opposing us, oder symbolisiert ihn, wenn Satan nicht uns Widerstand leistet, then we surely are not doing a work of God. Dann ist es sicher, dass wir kein Werk Gottes tun. Do you think it would please the devil? Glaubst du, es würde dem Teufel gefallen? If that sex shop across the street, wenn dieser Sexshop gegenüber, was bought out by us, von uns gekauft werden würde und in ein christliches Büchergeschäft umgewandelt würde. Glaubt ihr, das würde ihm gefallen? Oh, wonderful. Ah, schön. Satan is the god of this world. Satan ist der Gott dieser Welt. 2. Korinther 4:4. He is the prince of the power of the air. Er ist der Fürst der Lüfte. In Ephesians 2:2. In Epheser 2:2. And 1 John 5:19. Und 1. Johannes 5:19. The whole world lies under the power of the wicked one. Die ganze Welt liegt im Argen. This should make us sad. Das sollte uns traurig machen. We should want to rebuild the testimony. Wir sollten uns wünschen, dass das Zeugnis Gottes wieder aufzubauen. We have started. Wir haben das begonnen. And we are a testimony. Und wir sind ein Zeugnis. But the whole city is before us. Aber die ganze Stadt liegt vor uns. Joining hands with other churches. Und indem wir die anderen Gemeinden in die Hand nehmen. Let's rebuild the walls. An die Hand nehmen. Lasst uns die Mauern wieder aufbauen. But if we start, aber wenn wir beginnen, 1 Corinthians 16:9, 1. Korinther 16:9, Paul said, da sagt Paulus, a great door has opened for me. Eine große Tür hat sich für mich geöffnet. An effectual door. Eine Tür mit Auswirkung. But great are the adversaries. Aber es gibt auch sehr viel Widerstand. The devil's not going to give up territory easy. Der Teufel wird sein Territorium nicht leicht Look aufgeben. At verse 11. Schaut euch Vers 11 an. So I came to Jerusalem and was there 3 days. Und ich kam nach Jerusalem und war 3 Tage dort. Just gonna read one more verse. Noch ein Vers will ich lesen. And I arose in the night. Und ich machte mich bei Nacht auf. And a few men with me. Ich und einige wenige Männer mit mir. I did not tell anyone, watch this, what my God was putting into my heart to do for Jerusalem. Ich hatte aber keinem Menschen mitgeteilt, und jetzt passt auf, was hier steht, was mein Gott mir ins Herz gegeben hatte, für Jerusalem zu tun. We are one new man. Wir sind ein neuer Mensch. We are the body of Christ. Wir sind der Leib Christi. The walls have been brought down. Die Mauern sind niedergerissen worden. We are brothers and sisters. Wir sind Brüder und Schwestern. The Holy Spirit has called us together. Der Heilige Geist hat uns zusammengerufen. And he has gifted each one of us in different ways. Und er hat jeden von uns auf verschiedene Weise begabt. And according to that gift, und gemäß dieses Giftes, God is putting things on our hearts, legt uns Gott Dinge aufs Herz, to do, dass wir sie tun sollen, for the people of God, für die Menschen Gottes. And we may not even tell people what it is. Und vielleicht sagen wir anderen gar nicht, was das ist. We just may have a burning. Wir haben nur so ein Brennen. Someone might be sitting here tonight. Vielleicht sitzt jemand hier heute Abend. And when I had mentioned Graz, und wo ich Graz erwähnt habe, something jumped in their heart. Ist etwas gehüpft in Herzen. Bleep. And I thought, who was that? Und die Person denkt sich, was ist das? What was that? Warte mal, was war das jetzt? May have been God. Vielleicht war das Gott. See, I was in Finland in 1978. 1973 war ich in Finnland. 19 years old. Da war ich 19. I didn't have any hair on my face. Auf meinem Gesicht gab es noch kein Haar. I tried to grow a mustache, but it was so skinny I had to shave it. Ich habe mich bemüht, einen Bart wachsen zu lassen, aber der war zu dünn, ich musste den ausrasieren. My beard was just a little bit of shoe polish down here. Mein Bart sah aus wie ein bisschen Schuhcreme da unten. And I was sitting up back. Und ich saß hinten oben. And I was listening to someone speak. Und hörte zu, wie jemand sprach. And they said, is God moving in anyone's heart? Und die Person sagte, bewegt Gott Dinge im Herzen von jemandem? To go to Central Europe. Dass die Person nach Zentraleuropa Austria, gehen soll. Hungary, Czechoslovakia. Ungarn, Tschechoslowakei. And my heart went. Und mein Herz ging bleep. I thought, what was that? Ich dachte, was war das? He went bleep. God was speaking to me. Gott hat zu mir gesprochen. And when I was in the States in 1982, wie ich 1982 in den Staaten 4 war, years later, 4 Jahre später, Mary and I had a Bible study. Haben Mary und ich so eine Bibelrunde and she gehabt. Was helping, I was teaching. Sie hat geholfen, ich habe gelehrt. And our Bible study was growing. Und unsere Bibelrunde ist gewachsen. And we were in the cellar. Wir trafen uns im Keller. And we took the wall out. Und wir mussten die Wand rausnehmen. We had like between 30 and 40 people coming. Da waren so 30 bis 40 Leute, die kamen. We were the youngest ones there. Wir waren die jüngsten dort. It was a bank manager. Da war ein Bankmanager. There were teachers from the university. Professoren aus der Universität. And they said, let's start a church. Und sie sagten, lass uns eine Gemeinde beginnen. And I said, und ich sagte, they said, you be the pastor. Sie sagten, du wirst der Pastor sein. We'll support you. Wir werden dich unterstützen. I said, that's nice. Ich sagte, das ist nett. Except Aber something happened in 1978 ist etwas passiert, when I was in Finland. Als ich in Finnland war. And I got to prove whether that was really God or not. Und ich muss jetzt herausfinden, ob das wirklich und testen, ob das wirklich Gott war. So I said, I'll give you an answer when I get back from Europe. So sagte ich, ich werde euch eine Antwort geben, wenn ich aus Europa zurückkomme. So we came for 6 weeks. Da kamen wir her für 6 Wochen. My wife and I, we traveled around on the train. 6 Wochen lang sind meine Frau und ich mit dem Zug herumgereist. Sweden, Finland, Germany. Schweden, Finnland, Holland, Deutschland, Holland, Austria, Österreich, Czechoslovakia. Tschechoslowakei. And at the end of the trip, I said to my wife. Am Ende der Reise sagte ich zu meiner Frau. Did God speak to you about any particular country? Hat Gott zu dir gesprochen bezüglich eines bestimmten Landes? She said, yeah. Sie sagte ja. I said, which one? Ich sagte welches? She said, Vienna. Sie sagte Wien. When I was in Vienna, my heart was burning. Wo ich in Wien war, hat mir das Herz gebrannt. And I said the same with me. Und ich sagte, das ging mir genauso. So we went back. Dann sind wir zurück. And we met with the people. Und haben uns mit den Leuten dort and getroffen. I said, I've got some good news. Und ich sagte, ich habe gute Nachrichten. And some bad news. Und schlechte Nachrichten. The good news is this. Die gute Nachricht ist folgende. That we've decided that we would move to Europe. Dass wir uns entschlossen haben, nach Europa zu ziehen. The bad news is. Die schlechte Nachricht ist. You won't be coming with us. Dass wir euch nicht mitnehmen können. And we ended that Bible study. Und wir haben diese Bibelrunde beendet. These 30 people said goodbye to us. Diese 30 Leute haben uns verabschiedet. And they helped us financially and sent us here. Und sie haben uns finanziell unterstützt und uns hergeschickt. Now we've been here 20 years. Jetzt sind wir 20 Jahre hier. But the fact that God moves in our hearts doesn't end. Aber die Tatsache, dass Gott Dinge in unserem Herzen bewegt, this is a very real thing. Das ist etwas ganz Reales. And God doesn't do it because I'm good. Und Gott macht es nicht, weil ich gut bin. And getting better. Und besser werde. Or because I'm conforming. Oder weil ich mich anpasse. God does it because I believe. Gott macht es, weil ich glaube. And I'm focusing on who He is. Und ich konzentriere mich darauf, wer er ist. And I look to his word. Und ich schaue in sein Wort. And sometimes I don't want to read the Bible. Manchmal will ich die Bibel nicht lesen. Sometimes it gathers dust. Manchmal sammelt sich Staub. I walk by and think, next time. Ich gehe vorbei und denke, ach, nächstes Mal. Oh God, what's wrong with me? Dann denke ich, oh Gott, was ist nur mit mir? I should read it. No, I'll watch TV. Nein, ich will lieber fernschauen. I'll read the. No, I'll go listen to something. Nein, ich will mir was anhören. I'll read. No, I'll go wash the dishes. Nein, jetzt gehe ich abwaschen. Where do I look to myself? Schaue ich auf mich selbst? This is where the whole thing started. Dort hat das Ganze begonnen. People looked to themselves. Dass die Menschen auf sich selbst geschaut haben. To read their Bible. Von sich erwartet haben, dass sie die Bibel lesen. To bear fruit. Frucht bringen. This is where the unfaithfulness came in. Dort begann das mit der Untreue. Instead of looking to the Lord. Anstatt dass wir auf den Herrn schauen. And saying, "Oh God, I know someone." Und sagen, oh Herr, ich kenne jemanden. It says, "Meditate on your word day and night." Ich kenne Psalm 1. Da steht, sinne nach über dem Wort Tag und Nacht. But I don't do that. Aber ich mache das nicht. God help me. Gott hilf mir. Please, Psalm 37, verse 4. Bitte, Psalm 37, Vers 4. God will give you desires in your heart. Gott wird dir Wünsche ins Herz geben. God, give me the desire. Gott, gib mir den Wunsch. God, your word says this and I'm like this. Gott, dein Wort sagt das eine, ich bin aber was anderes. I want to believe. Ich möchte glauben. Work inside of me. Wirke in mir. You know, when I was in Korea. Und wisst ihr, wo ich in Korea war? About 8 years ago. Vor 8 Jahren. I preached at this church of an elder pastor. In einer Gemeinde gepredigt von einem älteren Pastor. He was almost, I think, almost 70 years old. Der war schon fast 70. And I preached about 40 minutes. Ich habe 40 Minuten ungefähr gepredigt. Then he handed me an envelope afterwards. Nachher gab er mir einen Briefumschlag. And I opened it up. Ich öffnete ihn. And there was $1,000 in it. Und fand $1,000 darin. It was nice because I wanted to buy a computer. I didn't have the money. Das war schön, weil ich wollte einen Computer kaufen, konnte ihn mir aber nicht leisten. So I bought my computer with it. Mit dem habe ich also meinen But Computer kaufen können. I asked this man, I said, aber ich fragte diesen Mann und sagte, why did you give, I said, Pastor, why did you give me $1,000? Pastor, warum gibst du mir $1,000? And he said, let me. We were standing on a like a balcony overlooking some mountains. Wir standen auf einem Balkon und konnten auf die Berge schauen. And he said, let me tell you something. Er sagte, ich sagte was. He said 100 years ago. Vor 100 Jahren. American missionaries came. Kamen amerikanische Missionare. And they delivered us from the darkness of Buddhism. Und die haben uns befreit von der dunklen Finsternis des Buddhismus. And they brought in the gospel of Jesus Christ. Und sie brachten das Evangelium Jesu Christi hinein. And they were dying one after the other. Und sie starben einer nach dem anderen. And they were being buried here. Sie wurden hier begraben. They poured out their blood to bring us the gospel. Sie haben ihr Blut dafür ausgegossen, dass sie uns das Evangelium bringen konnten. This is 50 years ago. Und sagte, vor 50 Jahren American soldiers came. Kamen amerikanische Soldaten. And they delivered us from the darkness of communism. Die uns befreiten von der Finsternis des Kommunismus. He said, this gift I'm giving to you. Sagte, dieses Geschenk, was ich dir gebe, is to honor them who gave their lives. Ist dafür, dass ich diejenigen ehren möchte, die ihre Leben gelassen haben. Here's a question. Jetzt kommt eine Frage. 70-80 years from tonight. In 70 oder 80 Jahren. When one of our grandchildren is preaching somewhere. Wenn eins unserer Enkel irgendwo predigt. Will somebody give them an envelope? Wird ihnen jemand einen Briefumschlag geben? And say, son, this is for you. Und sagen, Sohn, das ist für dich. What's this for? Wofür ist das? Well, you don't understand. Du verstehst nicht. The effect that the church that your grandparents went to had on my life. Was für eine Auswirkung die Gemeinde, in die deine Großeltern gegangen sind, auf mein Leben hatte. And the lives of my family. Und auf die Leben der Leute in meiner Familie. We have a chance now. Wir haben jetzt eine Möglichkeit. And God is very active in our midst. Und Gott ist sehr aktiv unter uns. It's amazing to watch what God puts on people's hearts. Es ist erstaunlich zuzuschauen, was Gott den Leuten aufs Herz legt. That it's really the Lord. Dass es wirklich der Herr ist. Like the giving that people gave for the building. So viel wie die Leute fürs Gebäude gegeben and haben. And we are still negotiating with the bank. We can continue to pray. Und wir verhandeln noch immer mit der Bank. Wir können noch immer beten. But how God put things on people's hearts. Aber wie Gott Dinge auf die Herzen von Menschen gelegt hat. And we are one person. Und wir sind eine Person. No one is less than another. Niemand ist weniger als ein anderer. And as one new man. Und als ein neuer Mensch. As God looks down and sees the church as one. Wenn Gott herunterschaut, sieht die Gemeinde als einen. And we pray. Und wenn wir beten. And say, God, send us. Und sagen, Gott, sende uns. Like those that are going with to the refugees. Wie zum Beispiel die zu den Flüchtlingen gehen. Those who go to the streets. Die auf die Straßen gehen. Those who go to the prisons. Die in die Gefängnisse gehen. We are doing this. Wir machen das. And all the more. Und noch mehr. And all the more. Und immer mehr. So I would just like to encourage you tonight. Und ich möchte euch heute Abend ermutigen. It all begins. Es beginnt alles. With believing. Damit, dass wir glauben. This is the work of God. Das ist das Werk Gottes. To believe. Zu glauben. And when I can't believe. Und wenn ich nicht glauben kann. That's okay. Das ist okay. Mark chapter 9. Markus 9. The man prayed. Da betete der Mann, Lord, Herr, my son is demon possessed. Mein Sohn wird von Dämonen geplagt. I believe, ich glaube, but help my unbelief. Hilf meinem Unglauben. And that should be a prayer of ours. Und das sollte auch ein Gebet von uns oh sein. Oh God, can we restore this testimony? Oh Gott, können wir dieses Zeugnis wieder aufbauen? Can we buy that store out across the street? Können wir das den Laden da drüben kaufen? The next 300 people that become a part of our community. Die nächsten 300 Leute, die Teil werden unserer Gemeinschaft. And maybe there's one or two millionaires. Vielleicht sind da ein, zwei Millionäre. And one of them is standing right at this window and says. Und einer wird hier stehen am Fenster und wird sagen. You know what? Wisst ihr was? God is putting it on my heart. Gott legt mir das aufs Herz. That should be a Christian bookstore. Dass das ein christliches Büchergeschäft sein Let's sollte. Let's go talk to the owner and see how much he wants to be bought out for. Geh mal zum Besitzer und fragen ihn, für wie viel wir das kaufen können. I'm not going to buy him out, but God will raise up somebody. Ich werde es nicht kaufen, aber jemand kann von Gott dazu vorbereitet werden. And that person is not sitting in this room tonight. Und diese Person sitzt noch nicht unter uns. But who will be among the next 200-300 people in our midst? Aber wer wird unter den nächsten 300-400 Leuten in unserer Mitte sein? Franz Klammer? Franz Klammer? Franz Klammer? You don't know Franz Klammer? Oh my gosh, she's serving! Oh boy, Franz Klammer. Franz Klammer. He's the great, you know, he's the great ping pong player, you know. Er ist der große Tischtennisspieler. Franz Klammer. Okay. Klammer. Or Hermann Mayer. Oder Hermann Mayer. Or any of these people, you know. Oder solche Leute. Hey, how about Jörg Haider? Oder Jörg Haider. Jörg Haider gives his life to Jesus Christ. Jörg Haider übergibt sein Leben Jesus Christus. Front page of the Spiegel. Titelseite auf dem Spiegel. He goes to some church. Er geht in eine Gemeinde. Liebegasse or something like that. Liebegasse oder sowas. Hey, God changed the life of Saul of Tarsus. Gott hat das Leben des Saulus von Tarsus verändert. Nobody would believe it. Niemand hätte das geglaubt. But God did it. Aber Gott hat's gemacht. And we'll see the same thing. Und wir werden gleiche Dinge sehen. In the next 3, 4, 5, 10 years. In den nächsten 3, 4, 5, 10 Jahren. When we move downstairs by the grace of God. Wenn wir durch die Gnade Gottes das untere die untere Etage auch bekommen. Wir haben ein großes Werk vor uns. And it's a privilege. Und das ist ein Vorrecht. And thank you for being part of my life. Und danke, dass ihr Teil seid in meinem Leben. I heard the Lord correct when he said, "Go to Vienna." Ich habe den Herrn richtig gehört, wie er sagte, geh nach Wien. I knew you would be here. Ich wusste, dass ihr hier sein würdet. In my heart I saw a people. In meinem Herzen sah ich eine Menge. And I said to my wife. Und ich sagte zu meiner Frau. It was 10 o'clock at night. Das war 10 Uhr abends. And I was in turmoil in my life. Und mein Leben ging durch große Turbulenzen. It was 6 months after we returned from Vienna. Das war nach einem halben Jahr, nachdem wir aus Wien zurückgekehrt waren. And I told my wife, in when we returned, we will go to Vienna in 3 years. Ich sagte meiner Frau, wie wir zurückkamen, wir werden in 3 Jahren nach Wien gehen. And I was in despair. Und ich war schon verzweifelt. And I said to God, what is the problem? Und ich sagte zu Gott, was ist das Problem? Why don't you speak to me? Warum sprichst du nicht zu mir? Why am I so unhappy? Warum bin ich so unglücklich? If you don't talk to me, wenn du nicht mit mir sprichst, I'm gonna run away. Dann laufe ich weg. I said these words. Und ich habe Folgendes gesagt. I'm gonna run away to Europe. Ich werde nach Europa wegrennen. And then, Europe. Europa. I said to my wife, I got it. Ich sagte zu meiner Frau, she jetzt habe ich's. I said, sie sagte, we're was? Supposed to leave for Europe now. Wir sollen jetzt schon nach Europa gehen. Sofort. We're not supposed to wait. Wir sollen nicht warten. God just spoke to me. Gott hat gerade zu mir She gesprochen. Said, Are you sure? Sie sagte, bist du sicher? I said, absolutely. Ich sagte, absolut. I grabbed the phone. Ich nahm das Telefon. I called Pastor Ben. Hab Pastor Ben angerufen. I said, we're coming, we're coming. Ich sagte, wir kommen, wir kommen. Who's this? Er sagte, wer ist das? This is Rob. Ich sagte, hier ist Rob. He says, you know what time it is? Er sagte, weißt du, wie spät es ist? I said, no. Ich sagte, nein. He says 4 o'clock in the morning. Er sagte 4 Uhr früh. Okay, good night. We're okay. Coming. Okay, gute Nacht. Wir kommen. And it was God. Und das war Gott. And God has a lot more in store. Und Gott hat noch sehr viel mehr vorbereitet. I told no man. Ich sagte keinem Menschen. What my God had put in my heart. Was mein Gott mir auf mein Herz gelegt hatte. To do for Vienna. Für Wien zu tun. Amen. Amen. Let's pray. Lass uns beten. Father in heaven, we thank you tonight. Vater im Himmel, wir danken dir heute Abend. For being a personal God to us. Dass du uns ein persönlicher Gott bist. And when we can't, you can. Wenn wir nicht können, kannst du. And when we're weak, you're strong. Und wenn wir schwach sind, bist du stark. And when we're far from you. Und wenn wir weit entfernt sind von dir. You are near to us. Bist du uns nah. Maybe there's somebody here tonight you've never received the Lord. Vielleicht ist jemand hier heute Abend, sie haben Jesus noch nie angenommen. If you die tonight, you don't know where you'd go. Wenn sie heute Abend sterben, wissen sie nicht, wo sie hinkommen. Pray with me. Beten Sie mit mir. Put your faith in Jesus. Setzen Sie Ihren Glauben auf Jesus. He is the Lamb of God. Er ist das Lamm Gottes. Who takes away the sins of the world. Das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Pray with me. Beten Sie mit mir. God forgive me. Gott vergib mir. Cleanse me. Reinige mich. I want to believe in Jesus. Ich möchte an Jesus glauben. Fill my heart. Fülle mein Herz. With faith. Mit Glaube. Touch me tonight. Berühre mich heute Abend. Receive me. Empfange mich. In Jesus' name we pray. Nimm mich an. In Jesu Namen beten wir. Amen. Amen.